Erster, du hast keine Entschuldigung. Du richtest andere Menschen. Aber du tust selbst das Gleiche. So verurteilst du dich selbst, Rasse 2. Wir wissen, Gott wird die Menschen gerecht richten. Er richtet alle, die solche Dinge tun. Dritter, du richtest andere Menschen. Aber du tust selbst die gleichen Dinge. Meinst du, du kannst Gottes Gericht entkommen? Vierter, verachtest du Gottes Güte und Geduld? Er ist sehr nachsichtig. Seine Güte will, dass du dich änderst. Fünfter, du bist stur und willst dich nicht ändern. Darum sammelst du Gottes Zorn an. Dieser Zorn wird am Tag des Gerichts sichtbar. Sechster, Gott wird jedem Menschen geben, was er verdient. Er wird nach den Taten der Menschen urteilen. Siebter, manche Menschen tun immer Gutes. Sie suchen Ehre und ein Leben, das nicht vergeht. Sie werden ewiges Leben bekommen. Achter, andere Menschen folgen nicht der Wahrheit. Sie tun stattdessen Unrecht. Sie werden Gottes Zorn und Wut erfahren. Neunter, alle Menschen, die Böses tun, werden leiden. Das gilt für Juden und für Griechen. Zehnter, alle Menschen, die Gutes tun, bekommen Ehre und Frieden. Das gilt für Juden und für Griechen. Elfter, Gott behandelt alle Menschen gleich. Zwölfter, manche Menschen kennen Gottes Gesetz nicht. Wenn sie sündigen, werden sie ohne Gesetz gerichtet. Andere kennen das Gesetz. Wenn sie sündigen, werden sie durch das Gesetz gerichtet. Dreizehnter, es reicht nicht, Gottes Gesetz nur zu hören. Nur wer das Gesetz befolgt, ist vor Gott gerecht. Vierzehnter, manche Menschen kennen Gottes Gesetz nicht. Aber sie tun von Natur aus, was das Gesetz sagt. Sie sind dann ihr eigenes Gesetz. Fünfzehnter, das zeigt, das Gesetz ist in ihr Herz geschrieben. Ihr Gewissen sagt ihnen, was richtig ist. Ihre Gedanken klagen sie an oder entschuldigen sie. Sechzehnter, Gott wird am Gerichtstag alles richten. Er wird durch Jesus Christus richten, was in den Menschen verborgen ist. Das sagt mein Evangelium. Siebzehnter, du nennst dich einen Juden. Du verlässt dich auf Gottes Gesetz. Du rühmst dich, dass du Gott kennst. Achtzehnter, du kennst Gottes Willen. Du verstehst, was wichtig ist. Das lernst du aus dem Gesetz. Neunzehnter, du glaubst, du bist ein Führer für Blinde. Du bist ein Licht für Menschen in der Dunkelheit. Zwanzigster, du bist ein Lehrer für Menschen, die nichts verstehen. Du hast Wissen und Wahrheit im Gesetz. 21. Du lehrst andere Menschen. Aber lehrst du dich selbst? Du sagst, stehlt nicht. Aber du stiehlst selbst, Rasse 22. Du sagst, brich die Ehe nicht. Aber du brichst die Ehe. Du hast Götzenbilder. Aber du raubst Tempel aus. 23. Du rühmst dich des Gesetzes. Aber du brichst es. So ehrst du Gott nicht. 24. Wegen euch reden die anderen schlecht über Gott. Das steht auch in der Schrift. 25. Die Beschneidung ist gut, wenn du das Gesetz befolgst. Aber wenn du das Gesetz brichst, hilft dir die Beschneidung nicht. 26. Ein Mann ist nicht beschnitten. Aber er hält sich an Gottes Gesetz. Dann zählt Gott das so, als wäre er beschnitten. 27. Dieser unbeschnittene Mann erfüllt das Gesetz. Er wird dich richten. Du hast das Gesetz gebrochen, obwohl du beschnitten bist. 28. Ein Jude ist nicht nur jemand, der so aussieht. Beschneidung ist nicht nur etwas am Körper. 29. Ein wahrer Jude ist es im Herzen. Wahre Beschneidung ist im Herzen, durch den Geist. Der Lob kommt dann von Gott, nicht von Menschen.